schalt den sechsten Sinn ein, schnall dich an. Hier fängt deine Verwandlung an. Ein spacey Trip in die technische Welt. Dein anderes Ich macht dich hier zum Held. Du kennst keine Angst, wenn es unheimlich wird. Du hast diese Kraft gespürt. Begegne der Macht, die dich jeden Tag ruft. Wenn du mal Abenteuer suchst, surf durch die Cyber-Unendlichkeit. Deine Freunde sind schon hier. Geh online und sei live dabei. Die Datenmeere sind so endlos weit. Diese Welt ist groß und frei. Mach dich jetzt bereit. Lock dich ein, wenn du mal abwächst und brauchst. Du wächst dann über dich selbst hinaus. Schalt dein PET ein, ganz egal was passiert. Dein Net-Navi kämpft immer neben dir. Du hast ein Schwert, das dir Power verleiht. Du beamst dich selbst durch Raum und Zeit. Du hast Riesenspaß, musst Gefahren bestehen. Und so kann das Spiel immer weitergehen. Surf durch die Zeit.